Ehrlichkeit und Integrität. Der legendäre Basketballcoach Rick Pitino fasste das Prinzip der Ehrlichkeit einfach und zugleich profund zusammen. Durch Lügen machen wir die Probleme zu einem Bestandteil der Zukunft, durch die Wahrheit dagegen zu einem Bestandteil der Vergangenheit. Ich habe einmal mit einem Bauunternehmer gearbeitet, der im Hinblick auf die Herausforderungen, vor denen er stand, und sogar auf die Fehler, die er bei unserem Projekt gemacht hatte, unglaublich offen und direkt war. Er übernahm die Verantwortung für die Fehler. Er legte die finanzielle Entwicklung einschließlich aller Optionen, die wir in den verschiedenen Bauphasen hatten, so konsistent und vollständig dar, dass ich ihm instinktiv und uneingeschränkt vertraute und mich von da an auf sein Wort verließ. Ich wusste, dass er gegebenenfalls unsere Interessen über seine eigenen stellen würde. Dass er bereit war, seinen Stolz und seinen natürlichen Drang, seine Fehler zu vertuschen und sich nicht selbst in peinliche Situationen zu bringen, seiner Integrität und unserer Beziehung unterzuordnen, ließ ein ungewöhnliches Band des Vertrauens zwischen uns entstehen. Dieses Vertrauen brachte ihm viele Aufträge ein. Bei ganz ähnlichen Bauprojekten habe ich aber auch schon mehrmals die gegenteilige Erfahrung gemacht. Niemand kann über längere Zeit sich selbst gegenüber ein anderes Gesicht zeigen als gegenüber den anderen, ohne sich schließlich fragen zu müssen, welches sein wahres Gesicht ist, sagte Nathaniel Hawthorne. Als ich an der Universität arbeitete, hatte ich einmal die Ehre, Gastgeber eines bekannten Psychologen zu sein, des früheren Präsidenten eines US-amerikanischen Psychologenverbandes. Er galt als Vater der Integritätstherapie, einer psychologischen Behandlungsmethode, die davon ausgeht, dass wir nur dann inneren Frieden, wahres Glück und Ausgeglichenheit finden können, wenn wir in unserem Leben Integrität gegenüber unserem Gewissen zeigen. Dieser Mann war überzeugt, dass das Gewissen sich aus dem universellen Empfinden für Recht und Unrecht speist, das alle überdauernden Kulturen, Religionen und Gesellschaften gemeinsam haben. Eines Nachmittags fuhr ich zwischen seinen Vorlesungen mit ihm in die Berge, um ihm die atemberaubende Aussicht zu zeigen. Ich ergriff die Gelegenheit und fragte ihn, wie es gekommen war, dass er an die Integritätstherapie glaubte. Er sagte: Das ist eine sehr persönliche Geschichte. Ich war manisch-depressiv und der größte Teil meines Lebens war ein ständiges Auf und Ab. Wenn ich Menschen beriet, fing ich im Laufe der Zeit an, mich sehr gestresst und verwundbar zu fühlen. Ich versank immer wieder in Depressionen, manchmal so tief, dass ich mir fast das Leben nehmen wollte. Aufgrund meiner Berufsausbildung und meiner Arbeit war mir durchaus bewusst, was da passierte und dass ich stark gefährdet war. An diesem Punkt ging ich daher immer in eine psychiatrische Klinik, um zu verhindern, dass ich mich tatsächlich umbrachte. Nach 1 bis 2 Monaten kam ich wieder heraus und kehrte zu meiner Arbeit zurück. Etwa ein Jahr später verfiel ich dann erneut in Depressionen, ging in die Klinik und machte irgendwann mit meiner Forschung und meinen Publikationen weiter. Als ich Verbandspräsident war, wurde ich einmal so krank, so depressiv, dass ich nicht mehr zu den Versammlungen gehen und mit meinem Amt verbundenen Verpflichtungen erfüllen konnte. An diesem Punkt fragte ich mich: Kann es sein, dass ich aus dem falschen Bezugsrahmen heraus arbeite und lebe? Tief in meinem Innern wusste ich, dass mein Leben seit vielen Jahren eine einzige Lüge war. Es gab einen dunklen Teil, zu dem ich mich nicht bekannt hatte. Als er mir all das in meinem Auto erzählte, wurde ich sehr ernst und bescheiden. Außerdem hatte ich ein bisschen Angst vor dem, was er jetzt noch sagen könnte. Ich beschloss, einen großen Schnitt zu machen. Ich beendete das Verhältnis mit meiner Geliebten und brachte die Dinge mit meiner Frau ins Reine. Und zum ersten Mal seit vielen Jahren verspürte ich Frieden. Eine andere Art von Frieden als jene, die ich erfahren hatte, wenn ich aus meinen Depressionen auftauchte und wieder an die produktive Arbeit ging. Es war ein innerer Frieden, eine Ehrlichkeit mir selbst gegenüber, ein Einssein mit mir, Integrität. Damals fing ich an, mich mit der Theorie zu befassen, dass viele meiner Probleme darauf beruhen könnten, dass mein natürliches Gewissen ignoriert, geleugnet und verletzt wurde und ich dadurch meine persönliche Integrität verloren hatte. Also begann ich, dieses Konzept zu erforschen. Ich bezog andere Kliniker ein, die anfingen, aus diesem Paradigma heraus mit ihren Patienten zu arbeiten. Die Daten bestätigten mir, dass ich recht hatte. So entstand schließlich die Integritätstherapie. Die Offenheit dieses Mannes und die Tiefe seiner Überzeugung beeindruckten mich sehr. Und am folgenden Tag auch Hunderte von Studenten, denen er die Geschichte zu meiner Überraschung in seiner Vorlesung erzählte. Bei seinem therapeutischen Ansatz waren Vorleben und Offenheit ganz wichtig. Außerdem bin ich davon beeindruckt, dass ihm so klar wurde, dass persönliche Integrität nicht nur bei allen unseren Beziehungen der zentrale Faktor ist, sondern auch für unsere psychische Gesundheit und unser Vermögen, unsere Lebensziele effektiv zu verfolgen.